sie hat unglaublich viele Jahre Erfahrung mit Hochsensiblen, Hochbegabten und Hochsensitiven und coacht und arbeitet mit ihnen zusammen. Und ja, auch in ihren Büchern, die sie geschrieben hat, ist sie spezialisiert auf das Thema. Und wir freuen uns jetzt sehr, sie bei uns zu Gast zu haben, um sie für ganz spannende Fragen zu dem Thema zu befragen. Ja, danke. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass ihr dieses Thema der Hochsensibilität auch nochmal einem breiteren Publikum nahebringen möchtet, weil es ist einfach wichtig, dass wir ganz viel Aufklärung da noch machen und Bewusstsein schaffen, dass es das Phänomen gibt und dass es aber auch kein Fluch ist, sondern wirklich auch ein großer Segen sein kann. Genau, so ja, ist es. Ja, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Gerne. Gut, also unsere erste Frage wäre so etwas, möchten wir gerne von dir etwas Persönliches mitbekommen? Wie ist dein Werdegang gewesen? Wie bist du auf ein Thema gekommen? Mhm. Kurz gefasst. Ja, ich bin seit 88, arbeite ich mit Menschen, erst als Therapeutin und Heilpraktikerin, damals schon mit dem Schwerpunkt Psychosomatik, also die Wechselwirkung von seelischen Einflüssen auf das körperliche Befinden. Dann habe ich Sterbebegleitung gemacht, das waren krebskranke, junge, sterbende Frauen. Ich war Atemtherapeutin, ich habe, was habe ich noch alles gemacht, Reinkarnationstherapeutin, alle möglichen Fortbildungen gemacht. Und dann habe ich mich aber dem Coaching zugewandt, weil für mich war irgendwann der Unterschied sehr wichtig, dass ich mit gesunden Menschen arbeiten möchte, mit Menschen, die wirklich proaktiv ihr Leben gestalten möchten, die Verantwortung übernehmen, die sagen, ich will von hier aus nicht in die Vergangenheit schauen und warum alles so schwierig ist und wie blöd das alles gewesen ist, dass ich so geworden bin, sondern die von der Gegenwart in die Zukunft schauen. Dann habe ich als Coach gearbeitet, erst als ganz normaler Coach für Führungskräfte, Schwerpunkt Frauen. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und habe mich gefragt, mit welchen Menschen arbeite ich eigentlich am liebsten? Also mit welchen macht es mir den meisten Spaß, die größte Freude? Welches sind die schönsten Stanzen, Gespräche, Sitzungen? Und auch wo gibt es so eine schöne gemeinsame Ebene des Austauschs und etwas, was so auch so nonverbal mitschwingt. Und da war sehr schnell klar, dass das die hochbegabten und hochsensiblen Menschen sind. Das sind die, die mehr wahrnehmen, die mehr verarbeiten, die mehr verknüpfen, die mehr denken, die mehr fühlen, die sensibler sind, die begabter sind, die viele Arten von Begabung haben. Und da habe ich gesagt, so, mit den Menschen möchte ich arbeiten, weil mit denen macht es einfach am meisten Spaß und da habe ich mich spezialisiert drauf. Und damals hatte ich einen Marketingberater, der hat gesagt, du hast du doch wohl nicht mehr alle. Du kannst doch nicht mit diesen Menschen, das sind ja viel zu weniger. Und dann kann man doch nicht leben. So, ja doch, weil ich habe damals natürlich, das ist 10 Jahre her, ich habe recherchiert, was gibt's denn zu dem Thema in Deutschland? Und das war verschwindend gering. Ja. Von vor 10 Jahren, da war gerade mal in Amerika die Bücher von Elaine Aron, das waren die ersten, die ich dann auch drüber gelesen habe, publik. Und dann war mir auch klar, hallo, das ist ein total wichtiges Phänomen und es ist keine Einzelerscheinung. Und deswegen habe ich diesen Meckerer einfach erstmal ignoriert und habe gesagt, ich mache das. Und das war die richtigste Entscheidung meines Lebens. Also ich habe das nie bereut. Und ich habe dann sehr viele Einzelcoachings gehabt. Ich habe Seminare, ich habe Vorträge, ich habe auf Kongressen gesprochen. Jetzt auch Online-Kongressen. Und dann habe ich... Dann kam der Tag, wo mich ein Verlag anschrieb, und dann möchten Sie endlich mal ein Buch schreiben über Ihre Arbeit. Und das ist das Zebra-Buch, dieses außergewöhnlich normal. Okay. Okay. Und jetzt im Herbst ist noch ein weiteres, nur zum Thema Hochsensibilität dazugekommen, mit dem ganz großen und wichtigen Schwerpunkt, nicht Grundlagen und nicht irgendwie Basics, sondern praktische Umsetzung. Was kann ein hochsensibler Mensch wirklich tun? Viele, viele Übungen, um seinen Alltag zu erleichtern und dieses Potenzial, was in ihm liegt, wert zu schätzen, lieben zu lernen und als eine echt gute Gabe in die Welt zu bringen. Toll, super. Sehr schön. Also was mich persönlich noch interessiert, wie bist du dann trotzdem dann auf solch das Thema gekommen? Hast du dich da selber drinnen gefunden oder gesehen? Oder ja, klar. Coachings gerade? Also das war, deswegen, ich habe da natürlich gemerkt, das sind die Menschen, mit denen ich am liebsten arbeite. Resonanzprinzip, also was spiegeln sie mir, was erkenne ich in ihnen, was hat es mit mir zu tun? Warum kann ich nicht gut mit sehr einfach gestrickten Menschen, die sehr sehr grobklötzig und unsensibel sind. Warum fällt mir das so schwer? Warum bin ich dann auch hinterher völlig erschöpft und total, also muss mich wirklich auftanken. Und dann war mir völlig klar, dass das auch wirklich was mit mir zu tun hat, das Thema. Und dann habe ich mich intensiv auch mit anderen Therapeuten damals, ich war schon im Coaching, habe mich vor allem mit Therapeuten beschäftigt, die sehr viele Burnout-Patienten hatten. Und dann haben die solche Ohren gekriegt, als ich gesagt habe, du, also Phänomen Hochsensibilität, vielleicht hat das auch was mit eurer Arbeit zu tun. Und wenn du bei der Burnout-Prävention vor allen Dingen das Phänomen der Hochsensibilität, der Hochsensitivität betrachtest, könnte es manchmal viel leichter werden, um da auch wirklich eine Heilung herbeizuführen. Und das hat sich bewiesen, dass es so ist. Ja, spannend. Kurz eine Frage, wie heißt das neue Buch? Das neueste Buch heißt Ich spüre was, was du nicht spürst, ist beim GU-Verlag erschienen. Toll. Genial. Es geht ja ums Spüren, ne? Und ich spüre was, was du nicht spürst, ist ja ein Phänomen, was hochsensible Menschen total oft erleben. Sie nehmen etwas im anderen wahr, haben einen Gesprächspartner und der hat das selber noch gar nicht gemerkt. Also wie es ihm vielleicht geht oder was ihn beschäftigt oder ob er gesund ist oder was auch immer, ja. Und dann ist es oft sehr, sehr schwierig herauszufinden, ist das jetzt meine eigene Wahrnehmung, ist es von mir oder nehme ich etwas vom anderen auf? Und das drückt sich in diesem Titel aus. Ich spüre was, was du nicht spürst. Ja. Total, das ist wirklich, also mir persönlich spricht total an, dieses Gefühl. Schön, danke. Das fühlst du dich in der Familie und dann denkst du, ich spüre etwas, das jemand hier im Raum nicht spürt. Ja. Genau. Gut, also. Da wir jetzt am Anfang vom Kongress sind, möchten wir gerne einen Überblick schaffen. Was ist eigentlich Hochsensibilität? Was ist Hochsensitivität? Und was ist Hochbegabung? Okay. Fangen wir mal mit der Hochbegabung an. Das lässt sich relativ schnell abhaken. Wir haben da eine eindeutige Definition, die so unscharf ist, dass man darüber schon wieder sehr viele Zweifel entwickelt. Das heißt ganz einfach, ein Mensch, der einen IQ-Test absolviert mit einem Ergebnis über 130 IQ, der ist hochbegabt. Das ist die Definition, die ist eindeutig. Aber Intelligenz ist nicht klar definiert. Was ist denn das eigentlich? Dann wird in den Hochbegabungstests werden nur Ausschnitte von Intelligenzen gemessen. Nämlich visuelle Intelligenz, sprachliche Intelligenz und logisch-mathematische Intelligenz. Manchmal sind auch Wissenstests dabei. Und ist klar, dann weißt du nur, in dem Ausschnitt hast du besondere Fähigkeiten. Aber, und da sind wir sehr schnell beim Thema Hochsensibilität, die interpersonelle Intelligenz und die intrapersonelle Intelligenz, beides klar definierte Intelligenzformen von Howard Gardner, hat er in den 80er Jahren definiert, in diesem wunderschönen Buch Abschied vom IQ, die werden in den Intelligenztests nicht gemessen. Genauso wenig soziale Intelligenz oder emotionale Intelligenz, auch die werden nicht gemessen. Es wird keine Kreativität gemessen, kreative Intelligenz. Es wird keine musikalische Intelligenz. Es wird keine kinetische Intelligenz, wie bei Tänzern, Sportlern zum Beispiel. Und das ließe sich jetzt fortführen. Wir haben kurz darüber gesprochen. Ich glaube, ich habe in dem einen Buch 10 oder 15 verschiedene Intelligenzformen beschrieben. Genau. Das wird jetzt zu weit führen. Wichtig sind für uns die beiden, die intrapersonelle und die interpersonelle Intelligenz, die die Hochbegabung beschreiben. Also das, was ich in die Hochsensibilität beschreiben. Das, was ich in mir wahrnehme, ist die intrapersonelle, meine eigene Wahrnehmung. Ich kann meine Gefühle reflektieren. Ich weiß, wo in irgendeiner Weise Störungen in mir sind. Und bei der interpersonellen ist das, was zwischenmenschlich passiert, besonders stark ausgeprägt. Das ist die Hochbegabung und diese verschiedenen Begabungsformen. Dann habe ich mit diesen Menschen gearbeitet und das hat nicht lange gedauert. Dann ist mir ein Phänomen über den Weg gelaufen, dass ganz viele Menschen gesagt haben, nee, ich bin überhaupt nicht hochsensibel, weil ich bin ja nicht besonders geräuschempfindlich und ich bin auch nicht lichtempfindlich und ich bin auch nicht in irgendeiner Weise, die 5 körperlichen Sinne nach Aristoteles, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, da habe ich ja überhaupt nichts. Nein, das ist alles ganz normal, aber ich habe so eine Sensitivität. Ich spüre einfach zum Beispiel, wenn ich in einen Raum komme, ob eine gute Stimmung ist. Ich spüre, ob ein Mensch aggressiv ist. Ich spüre, ob jemand mich anlügt. Ich habe einfach auch Wahrnehmungen in, jenseits dieser fünf körperlichen Sinne. Und dann war völlig klar, das ist die Hochsensitivität. Und deswegen habe ich das unterschieden, weil es gibt Menschen, die sagen, die Hochsensibilität in den fünf körperlichen Sinnen trifft nicht für mich zu, aber Hochsensitivität und umgekehrt gibt's auch. Gibt Menschen, die sind extrem geräuschempfindlich, extrem lärmempfindlich, haben große Probleme zum Beispiel mit der Nahrung. Also welche Stoffe nehme ich auf, reagieren auch häufig mit psychosomatischen Reaktionen, haben sehr häufig Allergien, also Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch also auf Chemie wie Shampoo oder so ein Zeug. Und das ist diese starke Hochsensibilität. Und die Hochsensitiven, die gehen, wenn das ganz stark ausgeprägt ist, sogar in Richtung Medialität. Die spüren etwas von Menschen, die weit entfernt sind. Die haben Wahrnehmungen oder auch luzide Träume, die ihnen bestimmte Szenen klar machen. Oder sie können die Aura von Menschen sehen. Das ist, für mich ist das der sechste Sinn oder manche sagen der siebte Sinn. Ja. Also dieses mehr als das, was in den fünf körperlichen Sinnen wahrgenommen werden kann. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu unterscheiden. Und jetzt kommt das Allerschlimmste und Schönste. Manche Leute haben alles. Ja. Die haben einfach alles. Unterschiedlich stark ausgeprägt. Also ich habe zum Beispiel eine ziemlich schlimme Lichtempfindlichkeit. Ich glaube, ich besitze 20 Sonnenbrillen, die schon, wenn der Himmel weiß sind, muss ich die haben, ja, weil ich sonst so da sitze und nicht mehr richtig gucken kann. Und es gibt Dinge, die rieche ich wahnsinnig intensiv. Zum Beispiel auch, wenn ein Mensch krank ist. Das kann man riechen. Wenn man, ihr wisst ja heute vielleicht, es gibt Hunde, die sind darauf dressiert und ausgebildet, Krebs zu riechen. Und auch Diabetes. Genau. Ah, ja, wow. Spannend. Super spannend. Spannend. Ja, also du hast es jetzt gerade eben auch wirklich wieder auf den Punkt gebracht und auch uns ein bisschen beschrieben. So ist das eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir sind lange Zeit gar nicht mit dem Begriff Hochsensibilität oder Hochsensitivität so vertraut gewesen, aber war uns trotzdem mehr oder weniger bewusst, dass man die Sensitivität je nachdem hat. Und so wie in meinem Fall, wie du es gerade schon gesagt hast, ich von klein auf, ich habe starke Neurodermitis gehabt und jegliche Nahrungsmittelallergien oder auch Pollenallergien und so weiter. Und ja, genau. Also da war dann halt immer, ich bin halt so dünnhäutig oder irgendwie so empfindlich auf so viele Sachen. Und erst eigentlich, wie jetzt in meinem Fall, war das so, wo ich dann zum Beispiel die Ernährung umgestellt habe und wirklich nur noch was ohne Chemie und ohne irgendwie verarbeitet zugeführt habe, ist das alles besser geworden. Und eben auch andersrum, dass ich dadurch auch aber wirklich wieder klarer gefühlt habe. Also ich habe mich dann nicht mehr so überwältigt gefühlt von allen möglichen Eindrücken, sondern war da mehr in meiner Kraft und konnte das auch irgendwie besser wieder wie einordnen. Ja, und bei Camillo ist eben eher dann diese Medialität, dass es wirklich schon stark in die Richtung geht. Genau. Was ich so wichtig finde, also in deine Aufklärung, ist dieses, dass es jetzt gesellschaftlich sozusagen die Leute denken, und das ist das und das ist das und kann man das, gibt schon psychologische, gibt schon medizinische Studien, es gibt so Hirnforschungsstudien, das gut belegen können. Und das gibt das Thema einen Platz in der Gesellschaft, in den Medien und so. Und das sind dieses immer weniger die Menschen, die so sind, ein bisschen wie am Rand der Gesellschaft oder gewiss ein bisschen anders, sondern das gibt so die Möglichkeit, viel mehr als Thema in der Gesellschaft. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Was auch faszinierend ist, ich habe noch ein anderes, ist ein faszinierendes Beispiel, weil es ist auch kein Einzelfall, sondern ein paar Mal passiert. Ich habe erlebt, dass Menschen, die starke Allergien hatten, waren in Nahrungsmittelallergien und Hautallergien, gerade die Neurodermitis, dass das vollkommen 100% verschwunden ist, nachdem sie erkannt haben, ich bin hochsensibel. Und nachdem sie erkannt haben, pass auf, ich muss einfach mein Leben danach einrichten. Ich brauche Rückzugszonen. Ich muss auf Reizüberflutung achten. Ich muss darauf achten, welche Nahrungsmittel füge ich mir zu. Ich füge sie mir zu, diesem System. Kann mein System die verarbeiten? Und welche Menschen sind in meiner Umgebung? Sind das welche so, ne, kennt ihr so Energieräuber? Ja, furchtbar. Ne? Wo du hinterher ein Gespräch hast und du kriegst Gänsehaut und hast das Gefühl, du hast Nägel gefressen. Ja. Wenn du dann wirklich in deinem Leben Psychohygiene betreibst, wirkt sich das auf den Körper so aus, dass wirklich alle Symptome weg waren. Und das ist nicht einmal passiert, das ist mehrfach passiert. Genau. Das hat viel zu tun mit Akzeptanz. Ja. Also wenn ich mich einfach annehme, so wie ich bin, eben feinfühliger und feinsinniger und nicht so... Ja, einfach feinfühliger. Wenn ich das annehme und mich nicht verstellen will, nicht verändern will, wenn ich sagen will, ich will aber das können und ich will auch mal auf ein Fußballspiel gehen können oder in ein Rockkonzert, bis dir die Ohren dröhnen. Das kann ich nicht, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Und ich glaube, du kannst mir viel, viel Geld bezahlen. Ich würde nicht in eine Fußgängerzone einer Großstadt an einem Samstagvormittag gehen. Das mache ich einfach nicht. Oder ein großes Kaufhaus, wo man dann so in engen Umkleidekabinen, die Leute stehen da vorne. Fürchterlich. Eine ganz schreckliche Vorstellung. Mach's nicht. Das heißt, ich habe mein Leben danach eingerichtet. Und das können wir. Ich kann dafür sorgen, dass ich Rückzugszonen habe. Genau. Ich kann über zwei super Wege, die ich gerne noch erzählen möchte, weil es eben für viele Zuschauer vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist. Ausgleich für den hohen Cortison und Cortisonspiegel überhaupt, die Stresshormone, die da sind, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, die müssen abgebaut werden. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, wenn ich das bewusst tue, ja, dann geht doch alles ganz einfach. Ja, super. Ja, genial. Das ist gerade echt toll, weil du das Beispiel gebracht hast. Wenn ich das jetzt nur mal auf meinem Weg irgendwie auch damit vergleiche, ab dem Moment, wo ich, also eben jetzt nicht unter dem Begriff Hochsensibilität, aber wo ich sozusagen meine Überempfindlichkeit in verschiedenen Bereichen angenommen habe und es akzeptiert habe, also meine eigene Grenze respektiert habe auch, wie das dann alles möglich ist. Also wo wirklich, ich habe ja jetzt überhaupt keine Hautprobleme mehr und ich hatte es früher wirklich von Kopf bis Fuß total stark. Und für mich ist ganz spannend gewesen, und das ist für mich eben auch an die Zuhörer dann so eine Botschaft, wie sich das aber auch wieder ändern kann. Also ich bin jetzt zum Beispiel, seit ich viel mehr bei mir bin und eben, wie gesagt, meine Bedürfnisse und alles Mögliche viel besser akzeptiere, halte ich jetzt auch viele Sachen und kann sie sogar genießen, besser aus, als ich es früher gekonnt habe. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auf ein Fußballspiel zum Beispiel gehen, wenn ich Lust habe und dabei eben aber gut bei mir bleib und drauf achte. Ja, das ist eine Pendelbewegung, ne? Diese Achtsamkeit so zu entwickeln. Dadurch wächst dann auch tatsächlich die Stärke. Weil überleg mal, stell dir mal vor, du hättest dich gewehrt, weiter gewehrt, ich will aber dies nicht sein, ist mir auch egal und ich kümmere mich nicht drum. So, was das für eine Kraft kostet, es gibt so ein Perpetuum mobile und der Stress wird total. Und überhaupt die Seele, unser inneres Wesen, ne? Es ist ja nur ein Vehikel hier. Hat keine Möglichkeit, wieder zu regenerieren. Und das ist so wichtig, wenn man das anfängt zu tun, dann wird man tatsächlich sehr viel belastbarer. Stress bekommt einen ganz anderen Eindruck. Und vor allen Dingen, du kannst es viel leichter aushalten, als wenn du dich dagegen wehrst. Und immer, was Druck erzeugt Gegendruck. Das geht nicht anders. Genau. Also so das ist mein Weg, sozusagen der Weg der Hochsensitivität, wahrnehmen an der Ebenen, feinstoffliche Sachen, Wesen auch. Und das ist der innere Kampf. Der innere Kampf dagegen. Ich will nicht so sein. Ich will das nicht haben. Und das ist dieser Kampf, der einem fertig macht. Ja, aber weißt du, Camilo, das ist ja schon, überleg mal, das ist ja bei ganz vielen hochsensitiven Menschen, solange sie sich noch nicht mit dem Phänomen beschäftigt haben, haben die Angst, verrückt zu sein. Total. Nicht Angst, man denkt, ist verrückt. Nicht nur die Angst, man denkt, man ist verrückt. Ja, man hat total Angst davor. Sie denken, sie sind verrückt und trauen sich auch nicht drüber zu sprechen. Und wenn sie dann, das ist leider ganz schrecklich, wenn sie dann mit den falschen Menschen drüber sprechen, dann kommen die in die Schublade des Kranken. Das ist psychopathologisch, das ist in irgendeiner Weise und ganz schlimm, wenn sie dann an Therapeuten geraten, die möchten dann gerne, ne, wir nehmen nur mal wieder das Phänomen ADHS, das sind nur hochsensible und hochsensitive Kinder, die kriegen dann Ritalin. Ja, und da ist das. Genau. Ja, genau. Also wir müssen da noch viel tun, damit sich das ändert. Ja, ja. Genau, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wir sind auf dem besten Weg dahin. Genau, und weil wir das gerade schon angeschnitten haben, das wäre eben jetzt die nächste große Frage, ist eben die Frage nach dem Potenzial. Mhm. Weil bevor man das eben erstmal für sich akzeptiert hat oder erkannt hat, empfindet man das, die Sensitivität, die Sensibilität, egal in welcher Hinsicht, ja oft als Belastung, und vergleicht sich je nachdem mit vielen um einen rum und denkt, oh, ich kann das nicht aushalten, ich vertrage das nicht, ich sehe zu viel, ich muss ständig mich zurückziehen und so. Und es ist ja eigentlich lange Zeit total problembelastet eigentlich, bis man eben eigentlich erkennt, was da für ein Potenzial auch da drin liegt. Genau. Und das ist eben, was wir ja auch so toll finden an deiner Arbeit, dass du eben so potenzial- und so ressourcenorientiert bist. Und das würde uns eben total interessieren. Was siehst du da für ein Potenzial in diesem Phänomen? Also, ich sage mal, ich verliebe mich in das Potenzial von Menschen. Also wirklich alle Menschen, mit denen ich arbeite, die liebe ich. Die muss ich auch lieben, sonst könnte ich nicht mit ihnen arbeiten. Das geht einfach nicht. Ja. Und wenn du dann das siehst, wie dieses Potenzial des Menschen ist, dann bist du auch in der Lage, es zu heben. Und wie so ein Schatzkästchen mit Ruhe aufzumachen und zu sagen, schau mal hier, was da drin ist. Ja. Und es ist nicht nur Belastung und es ist nicht nur Stress und es ist nicht nur verrückt, sondern jetzt überleg dir, was kannst du tun zu deinem Nutzen, persönlichen Nutzen, ganz persönlich. Und ganz persönlich heißt auch egoistisch. Ich sage das absichtlich so, heißt nicht egozentrisch, sondern egoistisch. Und da folge ich ganz klar dem buddhistischen Merksatz, der Meister muss sich zuerst um sich selbst kümmern, denn nur dann kann er für seine Schüler da sein. Total. Und Meister ersetzt durch Mütter und Schüler durch Kinder und andere Themen. Ja, du kannst also wirklich, du musst es. Und wenn du diese Achtsamkeit für dich selbst hast und dann auf einmal auch Selbstliebe entwickelst und einen Selbstwert und ein Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein, ja, ist schon klar, was da drin steckt. Ja, was glaubt ihr, wie sich das ausweitet auf die Umgebung des jeweiligen Menschen? Was der dann geben kann, was der an Auswirkungen, positive Auswirkungen für seine Umgebung hat, ob das im Beruf ist oder in der Familie, ist vollkommen egal. Deswegen ist es so wichtig, diese Selbstakzeptanz zu fördern und zu schauen, was ist denn das in dieser speziellen Begabung, dieser speziellen Begabung der Sinne, wie ich das gerne nenne, die Hochsensibilität und die Hochsensitivität. Wo ist der Nutzen für den Menschen? Was kann er damit machen? Wo kann er kreativ sein? Wo kann er sozial sensibel leben? Wo kann er empathisch mit anderen Menschen umgehen? Wo kann er lieben? Wo kann er ganz viel lieben? Ja. Und wie kann er das in seinem Job entwickeln? Wie kann er das in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, in der Beziehung, in der Partnerschaft, mit den Kindern entwickeln? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese Potenziale, ja, es gibt Berufe zum Beispiel, wo Hochbegabte und Hochsensible und Hochsensitive natürlich ganz besonders gut sind. Und gerade bei diesen intrapersonellen und interpersonellen Intelligenzen ist natürlich völlig klar, sind es alle Beratungsberufe. Alle. Jeder Lehrer, jeder Arzt, jeder Kindergärtner oder Kindergärtnerin, Lehrerin, Pfarrer, ja, also überall da, wo es um Menschenliebe geht und um Menschenbegegnung. Beziehung, ja. Beziehung, ja, immer da, wo, genau. Da sind natürlich die hochbegabten, hochsensiblen total im Vorteil, weil sie sich hineinversetzen können in andere, wenn sie sich selbst gegenüber achtsam sind. Genau. Und an der Stelle fällt mir noch ein ganz wichtiger Faktor ein, den möchte ich unbedingt noch erwähnen. Es gibt ja im Moment die Frage, nämlich, ob es tatsächlich einen großen Hype gibt um das Thema Hochsensibilität, Hochsensitivität. Wenn jetzt Bücher wie Pilze aus dem Boden schießen, wenn jede Tages- und Wochenzeitschrift, ob es die Welt ist oder Fokus oder sonst wo, drüber schreibt, wo sind sie denn jetzt auf einmal alle her? Früher gab es doch keine Hochsensiblen. Und ist das jetzt ein Modebegriff? Und gab es das nicht schon immer? Dazu würde ich gerne was sagen. Gerne. Und zwar bin ich davon überzeugt, dass es tatsächlich ein Modebegriff ist und ein Hype. Und es gab es schon immer. Nur gab es damals andere Begriffe dafür. Ihr kennt sicherlich die feinsinnigen Menschen, jeder Musiker oder Goethe, Bach, Beethoven, wie sie alle heißen, ja. Die waren ganz sicherlich hochsensibel und hochsensitiv. Es gab den Begriff nicht. Insofern können wir dankbar sein. Künstler sind sicherlich dazu zu zählen, aber auch natürlich Dichter. Also Rilke, meine Güte, wenn der nicht hochsensibel war, wer denn dann? Ja. So, was ist denn, warum wird denn das auf einmal so viel? Und warum behaupten manche Autoren, was meiner Meinung nach falsch ist, dass bis zu 25%, ein Viertel aller Menschen, hochsensibel ist? Ich halte die Zahl für wirklich viel zu hoch. Meiner Meinung nach sind es ungefähr 10%. Und ist aber leicht zu erklären, warum diese Zahlen, die da immer wieder berichtet werden, so hoch sind. Weil, wenn wir uns Phänomene anschauen, nämlich die Phänomene, was passiert mit Menschen, die extreme Stressbelastung haben, dann sieht das sehr, sehr ähnlich aus wie Hochsensibilität. Aha, okay. Jetzt wirklicher Stress, der durch unsere permanente Reizüberflutung, diese Medien, immer wieder, wir haben ständig E-Mails, wir haben ständig online, wir sind ständig online. Wir haben die Handys, die immer unterwegs sind, ja, außer mir, ich habe die immer aus. So. Und ganz viele Menschen sind aber permanent im Stress mit diesen vielen Reizen, wo sie was tun sollen. Wir haben ein unglaubliches Arbeitstempo und Arbeitspensum zu bewältigen. Das, was in gemütlichen 40 Stunden früher ging, das hat sich längst geändert. Das ist nicht mehr der Fall. Und das führt zu Phänomenen natürlich, die auch ganz einfach über den hohen Hormonspiegel genauso ähnlich aussieht wie Hochsensibilität. Aha. Das, was du im Buch beschreibst, dass die Cortison nicht Zeit hat, sich abzubauen, oder? Genau. So, und jetzt haben wir aber die Überlegung, ja, woher weiß ich denn, ob ich tatsächlich diese tiefe innere, also eine neuronale Veranlagung, Hochsensibilität habe, oder bin ich ein Opfer der Reizüberflutung, sprich Burnout nah? Und das ist sehr einfach festzustellen. Wenn nämlich ein reizüberfluteter, stressgeplagter Mensch in die Stressabstinenz geht, diese Reize ausschaltet, sich wirklich zurückzieht, dann hört die Sensibilität auf. Mhm. Die ist nicht mehr da. Bis zum nächsten Stressüberflutungsthema. Ja, klar. Der Hochsensible, der behält die immer. Der ist immer hochsensibel und hochsensitiv. Der hat immer diese Wahrnehmungsebene. Und nicht nur, wenn viel von außen los ist, sondern er hat sie immer. Der könnte auch im Himalaya in der Höhle sitzen und würde diese Empfindungen haben. Sogar genießen im Wald oder so. Ja, natürlich, klar. So, das heißt, es gibt wirklich die Möglichkeit zu unterscheiden. Das ist für mich die wirklich logische Erklärung. Woher kommt denn diese Wahnsinnszahl von 25%? Wenn du dir anschaust, welche Zahlen wir haben im Bereich Burnout, oder sogar wiederholte Burnout. Ich habe einige Klienten, die haben nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal Burnouts gehabt in ihrem Leben. Und ganz viele Menschen davon sind auch hochsensibel. Und dann ist klar, dass diese Zahlen so auftauchen, wobei das nicht eben immer bedeutet, dass jeder Stress auch hochsensibel ist. Okay. Ah, super wichtig. Also darüber haben wir öfters schon geredet und das ist so ein bisschen wie eine Frage von mir. Weiß nicht, wie siehst du das? Inwieweit ist nicht eigentlich eine Hochsensibilität eigentlich ganz natürlich? Ich glaube, dass jedes Kind hochsensibel auf die Welt kommt. Ich auch. Genau. Weil ich mir gedacht habe, nehmen wir das jetzt nur mal in der Natur. Oder alle, ja. Sag mal, alle Tiere sind irgendwie hochsensibel, oder? Die spüren genau, wo sie hin müssen. Die Katzen, die spüren genau, auf welchen Flecken Erde sie liegen wollen. Und also von daher, wenn man, finde ich, so in der Natur guckt, sind so viele, also da eigentlich alle Wesen irgendwie hochsensibel. Oder eben, wie du sagst, Kinder. Schau mal, alle Wesen, ja. Aber natürlich gibt es in der Sensibilität sehr unterschiedliche Ausprägungen. Komplett, ja, ist logisch. Ja, du wirst auch in der Natur, schau dir Hunde an. Ich habe immer Hunde gehabt, ja. Da gibt es total sensible Wesen, die spüren, also, oder meine Katze war das so, ich war noch nicht zu Hause, da saß die draußen auf der Treppe. Ich war aber gerade erst mit dem Auto vorgefahren. Die muss also aus der Katzenklappe irgendwann gemerkt haben, die kommt jetzt gleich, weil so schnell kann die mich nicht gehört haben im Auto, das geht gar nicht. Da ist die schon auf der Treppe. So, und bei Hunden ist es ganz genauso. Es gibt sehr träge und sehr unsensible Hunde. Und die könntest du zum Jagen tragen. Die würden kein Reh jagen. Machen die nicht, ja. Und dann gibt's die schon ganz, ganz frühzeitig. Da gehst du über den Waldweg und du weißt, oh, so wie der sich jetzt verhält, ich sollte den mal lieber an die Leine nehmen, weil da ist ein Reh. Und prompt ist es dann auch so. Das heißt, auch in der Natur bei Kindern, und bei Kindern gibt es unterschiedliche Sensibilitäten. Jetzt gehe aber mal davon aus, dass es als Kind viel mehr sensible Kinder gibt, als es später sensible Erwachsene gibt, ja. Weil wir unser Erziehungssystem haben. Ja. weil Feinsinnigkeit nicht gefördert wird, weil Kreativität nicht so gefördert wird, weil vor allen Dingen, das sind so die verträumten Kinder, die die Rückzugsmöglichkeiten brauchen, die und dann schreien immer alle und es ist so laut im Kindergarten. Ich kenne Kinder, die haben totale Kindergartenverwaltung gemacht, weil sie diese Lautstärke nicht aushalten. Ja, genau. Genau. Ja, was so ähnlich war eben auch meine Überlegung, inwieweit eigentlich eine gewisse Sensibilität ganz natürlich ist, aber vieles wird eben durch, sage ich jetzt mal, Gesellschaft, durch Erziehung, durch einfach unsere Lebensweisen einfach nicht gefördert oder nicht unterstützt und dadurch kommt es einfach nicht mehr so zum Vorschein. Absolut. Genau. Da gibt's ja, das haben wir vorhin auch schon gehabt, dass es ja innerhalb von den Hochsensiblen und Hochsensitiven ja auch schon ganz große Unterschiede gibt. Also nicht jeder hat ja alle, nicht jeder ist zum Beispiel lichtempfindlich und nicht jeder ist geräuschempfindlich, aber hat dafür wieder andere Bereiche, genau, wo er mehr spürt. Aber stell dir vor, du bist ein hochsensibler Mensch, du hast diese Gabe in dir entdeckt, dann kannst du wie ein Handwerker auch, der lernt, mit einem Meißel sehr virtuos umzugehen oder wie ein Musiker, der am Anfang übt, mit der Geige und du kannst dich hinhören und später fühlt er dir den Hummelflug. So kannst du mit den Sinnen anfangen umzugehen. Und ich nenne es eben die Sinnesschulung. Du kannst die Sinne schulen, damit sie ganz fein wahrnehmen können. Und das ist das Allerwichtigste, dass du praktisch lernst, sie wie mit einem Dimmer zu benutzen. Ja, du kannst das Licht dimmen. Und du kannst es wieder hell oder dunkel machen. Und so ist es, wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeite, dann mache ich komplett den Dimmer auf und bin für sie da. Und dann ist es auch mein Ego, das gibt es gar nicht, das ist ganz zurückgezogen. Und der andere Mensch ist da. Wenn ich aber beim Rewe an der Kasse stehe und die Leute haben Stress, weil die Kasse irgendwie zu langsam ist und die Schlange zu, dann mache ich zu. Dann mache ich den Dimmer natürlich ganz runter. Genau. Das ist so wie die Blende vom Foto. Genau. Das kann Und das ist, finde ich, auch für Hochsensitive in meinem Fall sehr, sehr wichtig, was ja. Das zu lernen, anschalten, abschalten. Das, was ich wahrnehme, in welcher Rahmen, in welchem Moment schalte ich an, sozusagen, mache meine Antennen an. Und wie du sagst, ich bin auf der Autobahn, dann mache ich die Antennen aus, oder? Und das ist schon extrem wichtig, dass damit umzuleben, sonst irgendwie so kommst du nicht mehr so, kannst du nicht mehr raus aus dem Haus. Genau. Und das Schöne ist, dass es wirklich lernbar ist. Das ist wie ein Muskel, der sich übt. Der trainiert sich und wird ein immer stärkerer Muskel. Und dann helfen unglaublich intensiv auch Visualisierungsübungen. Ich sage mal ein Beispiel, gab eine ganz tolle Studie, da haben zwei gleich große Gruppen von Menschen eine Aufgabe gehabt, die sollten diesen Finger trainieren, und zwar die Kraft des Fingers. Das ist ja etwas, was sehr leicht messbar ist. Ne? Du kannst einfach hier den Widerstand messen, dann weißt du, wie stark diese Muskulatur ist. Die eine Hälfte der Menschen sollte diese Übung eine Viertelstunde am Tag machen. Ja? Und man hat nach einem Monat gemessen, dass 53% größere Stärke, also Kraft, in diesem Zeigefingermuskel ist. Die andere Hälfte der Menschen sollte sich das nur vorstellen, diese Übung. Die haben sich das also nur Augen zugemacht, vorgestellt, ich mache diese Übung mit meinem Zeigefinger auch eine Viertelstunde am Tag. Und interessanterweise hatten die auch 35% mehr Kraft in dem nur mit Visualisierung trainierten Finger. Oh nein. Ja. Ist das nicht faszinierend? Total. Wir können tatsächlich uns viel, viel mehr steuern und beeinflussen, als wir es wissen. Und wenn man den Hinweis einfach diesen jetzt mal hat und dann damit anfängt, auszuprobieren, wird jeder merken, es funktioniert. Wir wissen alle, Meditation wirkt. Wir wissen alle, Visualisierung wirkt. Wir wissen alle, dass wir uns mit unseren Gedanken unglaublich stark die Welt kreieren. Wir kreieren uns unsere Dramen genauso wie uns. Und es gibt eine wunderschöne Übung, wie man wirklich Glück ständig ins Leben holen kann. Und gerade für Hochsensible ist das ganz wichtig. Soll ich die Übung mal erzählen? Sehr gerne. Ganz einfache Übung, dauert 90 Sekunden täglich. Überleg mal, nur 90 Sekunden. Am Anfang geht es vielleicht noch ein bisschen länger, weil man das üben muss. Beginne jeden Tag mit Dankbarkeit. Und das bedeutet, dass du dir vorstellst, drei Gründe zu finden, warum du in den letzten 24 Stunden dankbar warst für etwas, was in deiner Umgebung geschehen ist, im beruflichen Bereich. Okay? Drei Gründe für berufliche Dankbarkeit in den letzten 24 Stunden. Weitere drei Gründe für private Dankbarkeit für das, was in deinem Umfeld passiert ist in den letzten 24 Stunden. Und nochmal drei gute Gründe für Dankbarkeit für dich selbst. Wow. 24 Stunden. Und dann gibt es Menschen, die haben noch nicht gelernt, den Blick auf das Schöne, auf das, wofür man dankbar sein kann, zu richten. Dann nimmt doch die letzten drei Tage oder die letzte Woche. Wow. Das trainiert den, da oben, den Vorstellungsmuskel, ja, den Glücksmuskel. Das ist wirklich ein Glücksmuskel. Weil stell dir vor, du gehst so in den Tag. Das mach mal mit kleinen Kindern übrigens. Mach das mal mit Kindern. Frag Kinder, erzähl mir mal, warum warst du so glücklich, ja? Was das mit Kindern macht, mit so einer schönen Kinderseele, ja? Wofür kannst du dankbar sein? Und das machst du jeden Tag, jeden Tag. Ich mache es jeden Tag, wenn ich morgens im Bett liege. Okay. Was war denn das Schöne in den letzten 24 Stunden? Beruflich, privat. Wofür kann ich dankbar sein? Dankbar. Es geht um Dankbarkeit. Für mich selbst, für meine berufliche, für meine private Umgebung. Jetzt. Und damit starte ich in den Tag. Das vermehrt Glück exponentiell, weil du einfach dann dass du ein Gestalter bist für den Fokus, worauf sich dein Leben ausrichtet, weil du wirst immer mehr Gründe finden, wofür du dankbar sein kannst, und die werden dann mehr. Genau. Und das ist, ich glaube, darin liegt diese, ein bisschen wie die, das Missverständnis vom Gehirn, wenn man so eine Veranlagung hat. Man gewöhnt sich auf eine Art dran zu sehen, das Negative, das Belastende, das was mich hindert, was ich Mühe habe und so. Und irgendwann hat man den Fokus da gerichtet, wie fast wie automatisch. Ständig im Schutzmodus vielleicht. Genau, im Schutzmodus. Und das ist ja. So stellt euch vor, ich meine, gibt es eine Untersuchung, dass wir Menschen ungefähr 60.000 Gedanken denken. 60.000 Gedanken, das kann ich mir vorstellen. So wie mein da oben funktioniert, das passt schon. Ja? Das geht ständig da oben. Dadam, dadam, dadam, dadam. So, bei allen Menschen soll das so sein. 5% von diesen 60.000 Gedanken sind nur positive Gedanken. 95% der Gedanken sind destruktiv. Man denkt über etwas nach, was demnächst kommt und worüber man sich Sorgen macht. Man denkt darüber nach, was zuletzt war und denkt, oh Mann, wäre das noch mal besser gelaufen oder hätte ich anders reagiert oder was hätte ich Besseres sagen können oder wie hätte ich mich liebevoller verhalten können oder man macht sich selber nieder. 95% aller Gedanken täglich. Wahnsinn. 5% sind nährend, bringen dich zum Blühen, dienen der Dankbarkeit, dienen der Freude, dienen dem Geben, dem Schenken, dem Lieben. 5% nur. Jetzt kannst du aber mal eine ganz einfache Rechnung machen. Jetzt fange ich an zu überlegen, wie kriege ich die 95% auch noch schön. Nee, das macht nur Druck. Es reicht schon, wenn du aus 5 10 machst. Das ist eine Verdopplung. Total. Ja. Und das kriegst du mit Dankbarkeitsübung zum Beispiel hin. Diese Dankbarkeitsübung und zu wissen, pass auf, so kann ich meinen Muskel der Liebe, der Dankbarkeit, der Kraft im Finger, der Herzensöffnung, der Feinsinnigkeit, kann ich trainieren. Mit ja. Genau, ja. Und das bringt uns zu dem Punkt, wo wir angefangen haben, dieser Teil vom Gespräch, dieses das Potenzial, das darin liegt. Oder was gibt es für ein Potenzial? Weil das ist das, was du sagst, ist immer da gewesen. Dieser schöne Moment, dieses Erfolg, das ist immer da gewesen als Potenzial. Man hat es einfach ausgeblendet, oder? Genau, so ist es. Und auch eben gerade zu dieser vorigen Frage mit dem Potenzial, ist ja auch ein Weg dorthin, sein eigenes Potenzial zu erkennen, dass man erstmal beginnt, es wertzuschätzen, oder? Was man kann und was man fühlt. Und es geht ja dann auch wieder in die Richtung mit Dankbarkeit rein, dass man eigentlich merkt, meine Sensibilität ist auch eine Gabe, die ich habe. Das ist nicht nur eben dieses, ich bin nicht nur ein Sensibelchen irgendwie, ich habe nicht eine Krankheit, sondern das ist eine Gabe und die kann ich genauso wertschätzen und positiv oder nützlich für irgendwas einsetzen auch. Das nützlich für mich für etwas einsetzen, also meine Lebensphilosophie ist ja, wo deine Gaben sind, sind deine Aufgaben. Ja. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, der ein großes technisches oder handwerkliches Geschick hat, dann ist es eine Gabe, setz diese Gabe ein. Wenn du ein Mensch bist, der unheimlich sprachbegabt ist, jetzt im Sinn von Fremdsprachen, setz es ein als Übersetzer, als wenn du ein Mensch bist, der musikalisch begabt ist, dann man verschönert die Musik, die Welt mit Musik. Und wenn du mit wirklich begabten Sinnen in die Welt gekommen bist, dann ist da auch eine Aufgabe drin. Weil das ist meine Lebensphilosophie. Wenn es nicht meine Aufgabe wäre, wäre ich anders gemacht worden von dem Universum. Dann wäre ich vielleicht ein hochbegabter Gabelstaplerfahrer oder Bauer geworden oder irgendeine andere Gabe hätte ich dann gehabt. Aber so bin ich nun mit diesen Gaben versehen worden und darin sehe ich dann auch meine Aufgabe. Und ich möchte gerne dieses weitergeben, es auch als Gabe zu sehen und nicht als Fluch. Super. Total, das ist super. Extrem wichtig. Ja. Und da kannst du wahrscheinlich auch nur von Erfolgserlebnissen so berichten, oder? Weil du ja mit vielen schon so zusammengearbeitet hast und viele aus dem Bereich gecoacht hast, oder? Also hast wahrscheinlich ganz viele auch positive Entwicklungen da. Ja, sehr viele. Sehr viele. Also, wie gesagt, ich hatte vorhin erzählt von diesem Menschen, im Mann übrigens. Übrigens nochmal ein ganz fettes Thema. Der hochsensible Mann hat sehr viel schwerer als die hochsensible Frau. Ja. Und dieser Mann, der wirklich seine ganzen Nahrungsmittelallergien los wurde, das war nur über die Akzeptanz, ich bin ein hochsensibler Mann und es ist okay so, ich muss mich nicht dagegen wehren. Er hat allerdings auch einen radikalen Schritt gemacht. Er war in einer großen Unternehmensberatung und da wisst ihr, geht's zu mit Ellbogen und Hauen und Stechen und Performance und Zahlen und Leute über den Tisch ziehen, sage ich jetzt mal. Und der ist da ausgestiegen. Der hat gesagt, ich kann nicht mehr. Der war zweimal auch wegen Burnout in der Klinik sogar, über mehrere Wochen, um sich zu regenerieren. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann da nicht mehr hin zurück und ich mache mich selbstständig. Und dann waren diese Krankheitserscheinungen eben weg. Und es gibt auch, und das darf ich auch nicht, das darf ich hier unter den Tisch fallen lassen, es gibt leider auch Menschen, die benutzen Hochsensibilität, benutzen sie, um tatsächlich rücksichtslos in der Welt zu sein und zu sagen, pass auf, alle Welt muss jetzt ihr Leben auf mich einrichten, weil ich bin ja so sensibel. Und sie schieben die Verantwortung ab. Die sagen also, nehmt Rücksicht auf mich und mich und ich brauche einen anderen Job und ich brauche andere Partner und ich was weiß ich. Also sie übernehmen nicht die Verantwortung und sehen es als Geschenk, sondern als Belastung, gegen die sie immer kämpfen. Und Kampf, hatten wir vorhin schon, erzeugt immer Gegendruck. Und diese Menschen, die nicht sehen wollen, dass da ihr eigenes Potenzial unterdrückt wird, wenn sie so mit sich selber umgehen, die haben es dann ganz schwer, Hochsensibilität auch wirklich positiv zu erleben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Total, total. Ja. Gut, ich glaube, wir sind schon eine Stunde unterwegs. Wir wollen auch um deine Zeit nicht strapazieren. Also von mir aus würde ich gerne fragen, hast du noch was, das du unbedingt uns und die Zuschauer also mitgeben kannst auf dem Weg? Ja, ich habe ja schon gesagt mit den Gaben und den Aufgaben. Ich habe über die Dankbarkeitsübung gesprochen. Ich habe über die Visualisierungsübung gesprochen. Ich glaube, ich habe übrigens, da war ich noch nicht fertig, habe ich vorhin zwei Faktoren, habe ich noch nicht erwähnt, wie man denn gut Stress abbauen kann. Aber das passt jetzt genau hier hin. Es gibt tatsächlich das größte Ausscheidungsorgan des Körpers. Das größte Ausscheidungsorgan des Körpers ist die Haut. Und wenn ich tatsächlich meinen Körper dreimal die Woche so stark in Wallung bringe, durch Sport, ja, tatsächlich Sport, und das heißt eine halbe Stunde schwitzen, heftig schwitzen, ist mein größtes Ausscheidungsorgan in der Lage, sehr viel von diesen dysfunktionalen Stoffen und Stresshormonen abzubauen. Und da heißt es wirklich, es geht nicht um die Sauna, weil wir brauchen dazu auch wirklich noch den Pulsschlag und den Blutdruck. Beides muss in die Höhe gehen, die Atemfrequenz muss in die Höhe gehen, damit hier mehr Sauerstoff in die Lunge kommt und dann wird in den Blutkreislauf. So, und wenn wir das zwei, dreimal die Woche machen, eine halbe Stunde heftig schwitzen, geht es jedem hochsensiblen Menschen deutlich besser. Zweite Variante ist wirklich zu meditieren und das meine ich täglich. Da kann ich nur nicken. Ja, und jetzt aber bin ich vielleicht etwas anderer als viele andere Menschen, die über Hochsensibilität, über Meditation sprechen. Meditation muss nicht heißen, dass ich im Lotus sitze mit irgendeiner Om-Mutra, mit geschlossenen Augen vor der Kerze sitze. Sondern ich kann tatsächlich Kartoffeln schälen und meditieren. Das ist mein Weg. Und meditiere. Wenn ich das, was ich tue, so mache, dass ich es in voller Achtsamkeit, in vollem Bewusstsein. Genau. Um die Gedanken, es geht wirklich um das, um die Lücke zwischen den Gedanken zu finden und zu verbreiten. Wenn ich das lerne, dann wird in jedem Fall, es wird Liebe im Leben sein, es wird sehr, sehr mehr Bewusstsein im Leben sein und damit auch Glück und Zufriedenheit. Und das ist es doch letztlich, was wir alle wollen. Wollen wir nicht alle Liebe und Zufriedenheit? Ja! Ja. Super. Super! Vielen Dank für die tollen Tipps und Informationen. Hilfreich, ja. Sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Kongress. Ganz viele hochinspirierende Gespräche. Auch ihr Zuschauer, habt es einfach schön mit dem Thema und fühlt in euch hinein, dass ihr irgendwann dieses innere Lächeln auf den Lippen kriegt, auch wirklich nur bis zu den Augen oben hin. Ja, ich bin hochsensibel und das ist gut so. Genau, genau. Vielen, vielen Dank. Anne, magst du noch deine Homepage, wo man dich finden kann, nochmal sagen? Ja. Ja, es gibt Informationen über meine Arbeit auf zwei Websites. Das eine ist www.anneheinze.com. Das zweite ist, das ist also meine Autoren-Website. Und das zweite ist www.openmindakademie.de. Da gibt es wahnsinnig viele Informationen über Hochsensibilität, Hochbegabung und Hochsensitivität. Also vor allen Dingen ein Blog gibt einfach in der Suchfunktion Stichworte ein, um herauszufinden, was kann euch gut tun. Da findet ihr auch Übungen, um auch wirklich jenseits des einfach nur Lesens und Konsumierens etwas tun zu können für eure Arbeit und für euer Leben. Genau, also die Seite, die kann ich nur empfehlen. Habe ich auch schon erfolgreich drin herumgewühlt und tolle Sachen gefunden. Ja, schaut mal rein. Vielen Dank, Anne, und dir noch einen schönen Tag. Gerne, wünsche ich euch auch alles Liebe für euch. Ciao, Dankeschön. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja.